Okay, danke schön. Bis ein anderes Mal. Tschüss. Wenn, dann müsst ihr schon alle schreien. Das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht heute Abend, uns zuzuschauen hier im Rockpalast. Wir besetzen das, gell? Yeah? Und ihr kennt es besser als wir, hä? Also, üben. Aber schön langsam, hä? Okay. Also wenn ihr so gut drauf seid wie wir, dann kann das noch ein langer Abend werden. Hoffe ich doch. Ja klar, ich meine. Okay, Blue Eyes.